Diese Reise zusammen durch die Jahre hat uns zu uns gemacht. Von dem Mädchen, das ich so liebte, bis zum Jetzt. Der Samstagabend in unserer Straße, die Sonne in der Nacht. Und zwar kein Weg zu weit, durch die Eiszeit so ewig und Träume, Tränen, Wege und die Zeit verbinden uns. Arm in Arm haben wir zusammengesungen. Liebe, Licht und Schatten in all der Zeit verbinden. Wir bauten mehr.